Er sei Psycholog und nichts weiter, hatte Karl May als eine von zahlreichen, immer neu überraschenden Selbstdeutungen einmal behauptet und war damit nicht fehlgegangen. Auch die Kritiker, die seine oft in Windeseile und grundsätzlich ohne Korrektur aufs Papier gebrachten Figuren als plakettenhafte Schablonen geringschätzten, konnten es nicht ignorieren. Mit Halef, dem Liebling einer globalen Lesergemeinde vom Großpapa, über den Vater zum Sohne, war Karl May der Wurf geglückt. Eigentlich hieß er ja Hatschi Halef Omar ben Hatschi Abul Abbas ibn Hatschi Dawud al-Gussara, ein Bandwurmname, den ohne zu stottern herunterzuleiern Ehrensache war und der denn auch lebenslang im Gedächtnis haften blieb. In vielem ist der prahlerische Kleine, das Muster des treuest ergebenen Begleiters, nichts anderes als ein Spiegelkonterfei Karl Mays. Die Seelenwissenschaftler, die sich seit je mit Wonne auf das hochgradig neurotische Phänomen May stürzten, sind überzeugt, die Ich-Spaltung dieses Schriftstellers zeige sich gerade in Halef am auffallendsten. Übertreibungen? O Sidi, wie ist es um deine Erfahrung und Menschenkenntnis doch so schlecht bestellt? Der Mensch ist das einzige ungläubige Geschöpf, das auf der Erde wohnt. Denn Tiere, Pflanzen und Steine können nie ungläubig sein, was du aber gar nicht zu wissen scheinst. Und weil der Mensch den Unglauben ganz allein besitzt, so hat er davon eine so große Menge, dass sie gar nicht gezählt, gemessen und berechnet werden kann. Sagst du das Wort 100, so wird man dir nur das Wort 20 glauben. Hast du 5 Kinder, so traut man dir nur 2 zu. Darum wird ein kluger Mensch stets mehr sagen, als eigentlich richtig ist. Quer durchs Morgenland brachte May es nicht fertig, den originellen Kerl, gewollt typischen Orientalen, umkommen zu lassen. Ganz abgesehen davon, dass er sich selber damit ungeheuer geschadet und unterm Leserpublikum vermutlich eine wahre Meuterei entfacht hätte. Ohne den draufgängerischen Hatschi Halef Omar, der seinen Sidi in zuverlässigen Abständen in die hanebüchensten Situationen hineinmanövriert, würde nur halb so viel laufen. Weswegen, Karabinemsi, Sohn der Deutschen und hochherziger Retter aller Bedrängten, pausenlos hinter Gaunern und Halunken her ist, die ihm noch nichts getan haben, sich ununterbrochen in Händel einmischt, die ihn überhaupt nichts angehen, die Jungen machten sich nicht eine Minute Gedanken darüber. Das musste so sein. Karl May, der Globetrotter mit dem ethischen, mit dem religiösen Programm, der Halef so gut wie auch Freund Winnetou zum Christentum bekehrt. Eine Tendenz, die erstaunlicherweise nicht im Widerspruch zum Charakter des Abenteuerromans stand. Auch wenn später aufgebrachte Gegner verlangten, der Verfasser solle es doch endlich einmal bleiben lassen, gleichzeitig Jules Verne und den Apostel Paulus zu spielen. Eines ist über all der Angeberei nicht zu vergessen. Die Verherrlichung deutscher Art kam dem nationalen Denken der Leser in jenen Jahren gewaltig entgegen. Seit 1880 hatte, wie der Karl-May-Biograf Böhm es ausdrückt, das Wettrennen um die Verteilung der Erde begonnen. Hatte Bismarck die afrikanischen Kolonien erworben. Die Deutschen waren im Kommen. Man gründete vorsorglich einen Kolonialverein, machte den Flottenverein auf. Exotische Kapitalquellen und Märkte lockten. Nach Maßgabe deutscher Bankiers wurde die Bagdad-Bahn gebaut, nicht ohne den neuesten Karl May, von Bagdad nach Stambul. Es gab Leute, die den Erfolg dieses Schriftstellers der Behauptung zuschrieben, er habe eine politische Großaktion durch seine literarische Tätigkeit unterstützt. Ein hochgegriffenes Wort, aber nicht von der Hand zu weisen. Weltgeschichtliche Aktualitäten hatten es ihm immer schon angetan. Pünktlich zum Serbisch-Bulgarischen Krieg 1885-86 lagen die Romane In den Schluchten des Balkan und Durch das Land der Skipetaren in den Schaufenstern der Buchläden. Der Schut, wiewohl keine ausgesprochene Reklame für Balkanfahrten, folgte und wurde der Renner der Saison.